Mit Dosenbier trägst du ständig deinen Kummer. Hängst jeden Tag rum vor mir Taschbar. Denn du bist Punk, Hippie, Pura. Saufen ist cool, weil ich da nicht verstört. Von Do It Yourself hast du noch nie gehört. Nette Sprüche auf der Jacke und auf der Hose auch. Kein Ham, sag die falsche Wut im Bauch. Du weißt nicht mal, wovon du sprichst. Die Parolen, die du brüllst, verstehst du selber nicht. Immer anders als die anderen und auch immer voll dabei. Nur anders als viel anders als mit Alkoholgrölerei. Kitty Punk, du machst mich krank. Hauptsache dabei, mit Anarchiegeschrei. Leute beschimpfen, statt wirklich cool zu sein. Halt's Maul und geh zu deiner Mami heim. Lederjacke, T-Shirt, die Hose zerrissen. Niere oben drauf und in den Kopf geschissen. Ist kein Deut besser als der Freund von nebenan. Und ich frage mich andauernd, wie man nur so blöd sein kann. 14 Jahre, buntes Haar. 14 Jahre, buntes Haar. Kinder-Punk-Rock-Superstar. 40 Jahre, buntes Haar. 40 Jahre, buntes Haar. Kinder-Punk-Rock-Superstar. Wovon du sprichst, die Parolen, die du brüllst, verstehst du selber nicht. Immer anders als die anderen und auch immer voll dabei. Nur anders, das geht anders als mit Alkoholgrölerei. Kitty Punk, du machst mich krank. Hauptsache dabei, mit Anarchiegeschrei. Leute beschimpfen, statt wirklich gut zu sein. Halt's Maul und geh zu deiner Mami heim. Geh kacken, du machst mich krank. Du weißt nicht mal, wovon du sprichst. Die Parolen, die du brüllst, verstehst du selber nicht. Immer anders als die anderen und noch immer voll dabei. Nur anders, das geht anders, das ist so von Gölerei. Kitty Punk, du machst mich krank. Hauptsache dabei, mit Anarchiegeschrei. Leute beschimpfen, statt wirklich gut zu sein. Halt's Maul und geh zu deiner Mami heim. Erste Mal ne Mark?